Namo tasse bhagavato arahato asamma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato asamma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato asamma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisadamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo asanditiko akariko ehibhasiko opanayiko pachattang veditambo vinyuhi tiya supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samichi patipanno bhagavato savaka sangho yadida chattari purisa yugani attha purisa pugala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa ti evang bundam sarantanam dhammam sangam cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahesati iti. So, wir haben angefangen mit der Analyse von der Yoga-Kapitel von Yogacara Bhumi, von Sandhi Nirmochana Sutra. Und wir haben gestern gesprochen von den vier Objekten, die eigentlich von dem Standpunkt von Yogacara alle Objekte der Meditation enthalten. Erinnern Sie sich noch, welche Objekte? Und die sind erklärt ziemlich ausführlich in Yogacara Bhumi Shastra. Yogacara Bhumi Shastra teilweise, kann man sagen, ist ein Kommentar zu Sandhi Nirmochana Sutra. Nur es ist viel Material, ist viel umfangreich. Indem es Yogacara Bhumi Shastra erklärt Yoga im 16 Bhumis, 16 Grundlagen oder 16 Grundlagen, auf denen Yoga ist basiert. Und diese vier Objekte befinden sich in Shravaka Bhumi, also in dieser Grundlage von Yoga, die erklärt den Weg von Shravaka. Wer ist Shravaka? Shravaka ist einer, der kommt zu Zustand von Erleuchtung, oder? Ich mag nicht dieses Wort Erleuchtung, lieber sagen wir zu dem Zustand von Wachwerden. Bodhi eigentlich ist von Buddh. Und Buddh heißt wecken, erwach. Wie würde man auf Deutsch am besten sagen? Der Erwachte, Erwachung. Zustand von Erwachung, kann man sagen? Gibt es noch ein besseres Wort? Erweckung. Erweckung. Also Erweckung ist viel besser als Erleuchtung, weil eigentlich in buddhistischem Sinne Bodhi heißt Erweckung, nicht Erleuchtung. Besonders nicht im Sinne von transzendentaler Weisheit, indem wir jeden Tag in Herzsutra lernen, dass nicht rein, nicht unrein, es ist über Licht und nicht Licht. Also Zustand von Erweckung. Und dieser Zustand von Erweckung wie wir erklärt haben, für einen Arahat ist ein Zustand von Erweckung im Sinne von Beseitigung von den Kleshas, von den Triebungen des Geistes oder Befleckungen des Geistes. Das ist sein Ziel. Und er übt so, er übt das, was er gehört hat, deswegen heißt er Shravaka, der Hörer. Und diese vier Objekte sind erklärt, was sehr besonders interessant ist. Yogacara Bhumi Shastra erklärt es im Rahmen von dem Wege von Shravaka, von einem, der sich nach dem Zustand von Arahat ersehnt. Er möchte, Shravaka ist einer, der sein Ziel seines Weges ist Zustand von Arahat, Beseitigung von Befleckungen. Arahat kann man, wird auch erklärt in den Kommentaren ab und zu einer, der tätet die Befleckungen. Befleckungen. Han heißt täten auf Sanskrit eigentlich. Jetzt, aber diese Objekte eigentlich gehören auch zu dem Wege von Bodhisattva. Nur die Erklärung ist anderes. Jetzt, was sind diese vier Objekte? In Yogacara Bhumi Shastram, wir können es ergänzen, diese alle Objekte, die einer, der sich nach dem Zustand von Arahat sehnt, er braucht zu verstehen 16 Objekte. Und die 16 Objekte sind nur Zusammenfassung. Es gibt natürlich für Meditation viele, viele andere Objekte, aber die 16 sind Zusammenfassung von den wichtigsten. Dann, es fängt an mit diese sogenannte Vyapya. Vyapya heißt Vyapya Alambana heißt Alambana, Objekt. Was heißt Objekt auf Sanskrit oder Pali? Besonders in Pali interessant. Alambana ist das, auf was der Geist hängt. Der Geist, wenn er irgendwo hängt, ist er mit Objekt verbunden. Deswegen Objekt heißt in Pali das, worauf man hängt, so wie Kleider auf dem Hänger, man hängt Geist auf Objekt. Jetzt, wenn wir Meditation lernen, dann gibt es in diesem Prozess von Lernen, von Meditation, die Vyapya-Objekte, die Objekte, die alles entschließen, alle anderen Objekte entschließen, sind vier. Und erste, wir haben gesagt, ist ist Savishesha Pratibimba Gochara Vastu, auf Sanskrit. Das ist diese, gestern haben wir erklärt, Gochara heißt das, wo sich die Kuhen Gras holen. Und Vastu ist Grundlage. Also in Buddhismus, sehr wichtig zu verstehen, wenn wir Buddhismus studieren, wir müssen, erster Schritt ist, dass wir unterscheiden, welche Objekte sind wirklich und welche Objekte sind nur Konzepte. Die Objekte, die wirklich sind, sind Grundlage. Die Objekte, die nicht wirklich sind, sind nicht wirkliche Grundlage. So wie Auge ist wirkliche Grundlage, die Farben sind wirkliche Grundlage und so weiter, weil der Geist, weil diese Objekte sozusagen haben im Sinne von Abhidharma haben eigene Natur, eigene Lakshana, eigene Eigenschaft. Die Objekte, die wirklich eigene Eigenschaft haben und die Eigenschaft, die bleibt selbe in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das heißt eigene Eigenschaft. Und wenn Objekt eigene Eigenschaft hat, so wie zum Beispiel die Studenten von Buddhismus in China, Tibet, Vietnam, alle studieren Abhidharma Kosha. Abhidharma Kosha definiert das, diese wahren Objekte sind die Objekte, die man nicht brechen kann. Die existieren sozusagen quasi unabhängig. Dieser Tisch zum Beispiel, wenn ich das verbrenne im Feuer, dann bleibt nichts von dem Tisch. Ist das nicht wahr? Und es ändert sich. Aber die Härte von dem Tisch existiert unabhängig von dem Tisch. Wenn ich Erde-Element berühre, berühre ich die Härte. Unabhängig ist es von Tisch ist oder von Boden ist oder von anderen Sachen. Die Härte bleibt da. Die kann man nicht zerstören. Tisch kann man zerstören. Dieses Haus kann man zerstören. Diesen Michael kann man zerstören. Aber die Härte bleibt da. Aber ist Härte jetzt ein Objekt oder eine Eigenschaft? Härte ist wahre Eigenschaft von Erde. Und wenn man Erde wahrnimmt, wahre Erde ist Eigenschaft Erde. Die Erde, die wir draußen sehen, ist Konzept. Warum? Die kann man brechen und nichts bleibt da. In Abhidharma gibt es drei Sorten von Erde. Erde, das Konzept ist für Meditation, Kasina, Erde, dann Erde, konventionelle Erde, die wir draußen sehen, und die Eigenschaft Erde. Und diese Eigenschaft Erde ist wahre Erde, die bleibt immer. Eigenschaft Erde und Kasina Erde können sich ändern, weil sie nur Konzepte sind. Michael hat dazu. Eigenschaft ist mit gemeint, Charakteristik. Charakteristik, Qualität, Charakteristik. Ja. Und diese Charakteristik heißt Selbstcharakteristik. Wenn man Vipassana übt, was untersucht man? Selbsteigenschaften und gemeinsame Eigenschaften von den Objekten. Wenn man nicht Selbsteigenschaften und gemeinsame Eigenschaften von den Objekten forscht, kann man im traditionellen Sinne von Vipassana nicht Vipassana üben. weil Tisch und so weiter ist nicht in Abhidharma Objekt der Vipassana. Aber die Härte ist. Wo ich verwirrt bin, ist, dass konventionell, würde ich sagen wir mal, reale Objekte von Konzepten unterscheiden, dass Konzepte nur Ideen sind, aber keine physikalischen Objekte. Nee, jetzt verwechsle das nicht. Das ist einfach das, was bleibt, ist wahre Eigenschaft. Das, was sich ändert, kann nicht wahre eigene Eigenschaft haben, weil das wird sich, es wird nicht mehr da, wenn es sich ändert. Aber die eigene Eigenschaft bleibt. Für mich ist dann das sozusagen eher ein Konzept, dass man nicht, das Konzept von Erde, dieses Element, für mich eher ein Konzept als ein Objekt, weil es die... Dann wie wirst du über Elemente meditieren? Elemente? Ja? Alle Materie ist von den Elementen zusammengesetzt. Ja. Und die Elemente sind Eigenschaften. Es sind nicht Konzepte. Und diese Eigenschaften bleiben, aber die Konzepte sich ändern immer. Jetzt geht es nicht um die physikalischen Elemente, sondern Elemente Erde, Wind und so weiter. Ja, natürlich. Wir sprechen nicht von Physik, wir sprechen von Meditation jetzt. Das ist eine ganz andere Sache. Damit wir Vipassana üben, wir müssen definieren die eigenen Eigenschaften und gemeinsame Eigenschaften von den Dingen. Sonst in traditionellen Sinne keine Vipassana ist da. Und die sind anderes als die Konzepte. Deswegen über die in Sinne von Abhidharma. Es ändert sich dann mit der Zeit im Buddhismus, aber im Sinne von Abhidharma, Theravada, man sollte nicht über Konzepte meditieren. Man sollte über sogenannte Paramatas, die Realitäten in der Welt, meditieren. Nur dann versteht man Selbstlosigkeit. Wenn man meditiert über die Konzepte, so wie Leute und Tische und Wagen und Frauen und so, und dann wie versteht man Selbstlosigkeit? Muss man diese Objekte versetzen in wahre Grundlagen von Bewusstsein. Und diese Grundlagen von Bewusstsein heißen Vastu. Vastu heißt Sh. Shachinta Sh. Sind jetzt das 16 Vastus oder 4 Vastus sozusagen? Nein, das ist was anderes. Jetzt sprechen wir von ganz anderen. Ich muss ein bisschen diesen Hintergrund erklären, in dem sieht so aus, du kennst dich nicht aus in Abhidharma. Dieser Hintergrund ist ohne das weißt du nicht, worüber ich spreche. Das ist das Problem. Jetzt in Yogacara ist natürlich ganz anderes. In Yogacara, warum Yogacara ist, heißt Vigyapti Matrata, nur Manifestation des Geistes. Die Objekte sind Manifestation des Geistes. Nichts anderes. Das kommt hier jetzt. Sonst wirst du nicht verstehen. Die Worte haben dann andere Bedeutung. Alle Objekte in Yogacara sind Manifestation des Geistes. Und jetzt meditierst du über über Atmen. Atmen ist auch Objekt, das Manifestation des Geistes ist. Alles ist Manifestation des Geistes. Deswegen heißt es Vigyapti Matrata, nur Manifestation. Diese, was wir draußen sehen mit den Sinnen, ist nur sozusagen äußere Seite von dem Geist. Und das ist in Yogacara dieser schnellste Weg zur Erleuchtung, damit man es, wenn man es versteht. Das alles geschieht im Geist. Man zieht sich zurück im Geist und dadurch versteht man, dass die Unterscheidungen falsch sind. Aber Geist ist nicht falsch. Warum Geist ist nicht falsch? Wenn man versteht, dass diese Unterscheidungen falsch sind, dann kommt Bodhi, kommt Zustand von Buddha. Deswegen diese Unterscheidungen, indem sie Geist gehören, sind nicht falsch. Sie existieren, aber nicht existieren, wie wir sie wahrnehmen. Nicht existieren als etwas, was von dem Geist getrennt ist. Verstehst du? Wenn es existiert, deswegen heißen die Objekte von Vipassana, wie wir gesagt haben, heißen Bilder, die aus dem Geiste kommen, mit Unterscheidung. Und die sind, die heißen Gochara Vastu, die sind wahre Objekte des Geistes. Sie kommen von dem Geist und wurden von dem Geist unterschieden, nach den Qualitäten und so weiter. Gestern habe ich erklärt, die 6 Objekte. Aber die kommen selbst von dem Geist. Warum kommen sie selbst von dem Geist? Im Zustand von Samadhi ist es klar, jetzt alles wird hier erklärt. Im Zustand von Samadhi, im Zustand von Einspitzigkeit des Geistes, alles zieht sich in Geist hinein. Und alles, man sieht, dass alles kommt von den, alle Erfahrungen kommen von den Bijas, von den Samen des Geistes. Und diese Samen des Geistes kommen woher? Das wird hier erklärt auch. Von dem, was man gehört hat und worüber man nachgedacht hat. Diese Objekte der Meditation sind Objekte der Meditation, indem man darüber gehört hat, besonders Shravaka, er ist ein Hörer, und er hat darüber nachgedacht in Meditation. Dann, sie kommen aus dem Geiste. Aber es ist nicht so nur mit Objekten der Meditation. Man versteht es durch Objekte der Meditation, dass alle Objekte aus dem Geiste kommen. Deswegen diese Schule heißt Yogacara, weil es ist basiert auf Yoga und Yoga ist Wissenschaft von Samadhi. Alle diese Sachen muss man in Samadhi untersuchen. Dann geben sie Sinn. Ist das klar? In, nicht nur in Yogacara, sogar in Theravada, in Sautrantika auch, wahre Geist ist der Geist in Samadhi. Deswegen Wissenschaft von Samadhi heißt Chitta Bhavana, die Bhavana, was heißt Bhavana? Entwicklung des Geistes. Wenn der Geist entwickelt ist, er hat Samadhi. Wenn er Samadhi hat, ist es wahre Geist, sozusagen. Und wahre Geist ist was für ein Geist? Ist ein Geist, das Einheit ist. Mit dem Objekt verschmolzen, sozusagen. Ja. Also lassen wir das jetzt. Also erste Objekte sind, solange wir nicht Objekt der Befreiung realisiert haben. Unsere Objekte von Meditation sind zwei Sorten von Bildern, die aus dem Geist kommen. Aus dem Geist kommen, indem man darüber gehört hat und indem man darüber nachgedacht hat. Und erste ist mit Unterscheidung, das heißt, man nimmt mit den Sinnen das Objekt. Ja? Und Objekt macht Bild im Geiste und das wird dann Objekt von mentalem Bewusstsein. Und dieses mentale Bewusstsein, Objekt, das es sieht, ist nicht sozusagen zu trennen mit dem, was es mit den Sinnen erfahren hat, aber es ist nicht dasselbe. Verstehst du? Deswegen heißt es Sadrisha, Sishang. Jetzt, wenn man Samatha meditiert, dann dieses Objekt, nachdem man es mit den Sinnen erfahren hat, durch Hören und so weiter, nachdem man darüber nachgedacht hat, hat den Sinn von dem Objekt verstanden. Es kommt von dem Geist, aber man unterscheidet es nicht weiter. Nach den Qualitäten, nach den Eigenschaften, nach dem Sinn von dem Objekt. Man bleibt einfach bei demselben Objekt. Das ist dann Shamatha. Jetzt Abhidharma Samuchaya. Jemand, der sich mit Mahayana Abhidharma beschäftigt, er studiert immer Abhidharma Samuchaya von Asanga. Das ist die wichtigste sozusagen Zusammenfassung von Abhidharma-Prinzipien auf Grundlage von Yogacara, von Asanga. Alle, die sich mit Abhidharma beschäftigen, mit Mahayana Abhidharma, müssen das studieren. Erst studiert man Abhidharma Kosha, dann Abhidharma Samuchaya. In Abhidharma Samuchaya wird gesagt, aber, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass Objekt im Sinne von Bild ohne Unterscheidung ist Objekt von sogenannte Tattva Manasikara. Was heißt Tattva Manasikara? Was heißt Manasikara? Es wird übersetzt in Deutsch als Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit heißt eigentlich im Geiste machen. Manasikara heißt im Geiste machen. So wird es auch in Chinesisch, Vietnamesisch übersetzt. Zuo Yi. Zuo heißt machen, Yi Geist. Wenn wir was im Geiste machen, fängt an Kognitionsprozess. Wenn wir nichts im Geiste machen, ist kein Kognitionsprozess, kein Denken. Wir müssen etwas im Geiste machen, dann denken wir. Wenn wir nichts im Geiste machen, denken wir nicht. Deswegen, wenn da etwas gedacht ist, es fängt an mit Manasikara. Wir machen etwas im Geiste, dann denken wir. Ja? Jetzt gibt es, wenn man Meditation meistern möchte, muss man meistern zwei Sorten von Manasikara, zwei Sorten von im Geiste machen. Erste ist Tattva Manasikara. Tattva Manasikara heißt im Geiste machen im Sinne von dem, was Tattva ist. Tattva heißt wahre Zustand der Dinge. Jushi. Im Vipassana wir machen klar. Fasse Yome Yonshie. Was ist Bang der Fani? Aha. ist interessant. Wenn es nicht interessant ist, ich spreche über was anderes, wenn es zu kompliziert ist. Ich bin ein Mann von Abhidharma, dann ich lehre Abhidharma. Aber wenn es zu kompliziert ist, mache ich ganz einfach. Nicht sowas. Ist zu kompliziert? Machen Sie weiter. Hast du Interesse? Ja? Ich habe nicht alles verstanden, aber ich sitze hier und nachher vielleicht frage und dann konnte ich es. Er hat bestimmt gelernt in Fuyen, ne? Diese Sache. Tattva Manasikara heißt, wenn man im Geiste macht, das Objekt in dem Sinne, wie das Objekt wirklich ist. So Rupa, Chetasika, Nama, und so weiter. Die Indrias, die Fakultäten, die Objekte von Fakultäten und so weiter. Das ist Machen von dem Objekt im Geiste, wie er wirklich ist. Ja? Diese Objekte sind dann Vastu. Die sind wahre Grundlagen der Wahrnehmung. Wahre Grundlagen von Wissen. Erst muss man die Objekte von Wissen unterscheiden, dann kann man sie im Prozess von Entstehen und Vergehen betrachten. Wenn man sie sieht im Prozess von Vergehen und von Entstehen und Vergehen, dann wendet sich der Geist weg von den Befleckungen und kann realisieren das, was transzendiert Vergänglichkeit. Sonst, wie wird er realisieren, was transzendiert Vergänglichkeit, wenn er nicht vollkommen verstanden Leiden von Vergänglichkeit? Damit man Leiden von Vergänglichkeit versteht, muss man die wahre Eigenschaften von den Objekten unterscheiden und ihre Vergänglichkeit in Prozessen, dank Denkprozessen. Sonst kommt man nicht in Vipassana. Ist das klar? Jetzt erste Schritt, dann muss man lernen, meistern Manasikara in Bezug zu den wahren Objekten, zu den Objekten der Weisheit. So wie die 5 Aggregate von Existenz, die 12 Sphären von Wahrnehmung, die 18 Elemente von Wahrnehmung, die verschiedenen Rupas, in Theravada 28 Rupas, die verschiedenen mentale Faktoren, verschiedene Sorten von Geiste, aber auf Grundlage von mentalen Faktoren, die verschiedene, wie sie entstehen in bedingten Entstehung. Das ist dann Untersuchung im Sinne von den wahren Objekten, Tattva Manasikara. Diese Manasikara muss man meistern. Und das meistert man normalerweise wo? In Vipassana. Und da, jetzt gibt es noch Adimokshiki Manasikara, diese im Geiste machen im Sinne von Entschluss. Adimoksha heißt Entschluss. Zum Beispiel, wenn wir Metta meditieren, wir entscheiden uns, alle Wesen mögen alle Wesen glücklich sein, alle Wesen sind glücklich und wir sehen sie als glücklich. Wir entscheiden, wir sind glücklich und wir sind glücklich. Wir entscheiden, mögen alle Wesen frei von Leiden sein und wir kontemplieren sie frei von Leiden. Das ist Adimokshiki Manasikara. Ich will sehen, die Unreinheiten des Körpers. Ich entscheide mich, ich sehe Unreinheiten des Körpers und ich bin entsetzt von dem Körper. Das ist auch Adimokshiki Manasikara. Der Körper in der Tat ist nicht schlecht, nicht gut, ist vollkommen neutral. Aber ich will ihn als scheußlich sehen, damit ich von meinen Begierden loswerde. Deswegen, ich sehe nicht deinen Körper. Wenn ich eine Frau sehe, ich sehe die Haare, ich sehe Blut, ich sehe die Knochen. Und ich scheide mich so sehen und ich sehe so. Ich sehe dann keine Frau. Das ist Adimokshiki Manasikara. Solange man nicht diese zwei Manasikaras gemeistert hat, man hat nicht Meditation gemeistert, ist nicht möglich. Jetzt, nach der Lehre, mich noch diese nicht Entscheidungen, verstanden. die man meistern muss, gut, bei der geht es da dann eher um Entscheidungen, dass man keine Anhaftung an Sachen und keine Ablehnung gegenüber Sachen? Lass mich erklären. Jetzt, du willst alles. Jetzt erkläre ich diese Sachen. Du unterbrichst mich. Ich habe angefangen, 16 Objekte. Bin ich nicht dazu gekommen? Diese 16 Objekte erklären das. Alle Objekte, die wir im Geiste machen, im Sinne von Meditation, haben Funktion, die existieren nicht an sich selbst, die existieren, weil wir sie so brauchen. Nichts existiert für Yogacara an sich selbst, außer Geist. Aber wir machen im Geiste verschiedene Objekte, weil wir sie brauchen, um wahre Geist zu realisieren. Und wir machen sie im Geiste entweder nach dem wahren Zustand der Dinge oder nach Entschluss, weil wir wollen von Ärger frei sein, dann wir machen Entschluss von Metta. Wir wollen von Begierde, von sexueller Gier befreit sein, dann wir meditieren über die unschöne Seite des Körpers und so weiter. Wie sonst werden wir von sexuellen Gier frei, befreit? Wir müssen an das Unschöne im Körper meditieren. Wir machen Entschluss so. Aber der Körper ist nicht schön oder nicht schön. Der Körper ist vollkommen neutral. Das sind nur unsere Fantasien. Aber wir brauchen ihn nicht schön zu sehen, machen wir einen Schluss nicht schön. Und ich sehe nur Zähne, ich sehe nur Fleisch, ich sehe nur Haut, ich sehe nur Haare, ich sehe nur Knochen. Und wo ist schöne Frau? Meine Frau wird begeistert sein. Solange man nicht solche Aufmerksamkeit bemeistert hat, dann wird man wohl es unmöglich haben, sich von dieser Gier, sexuelle Begierhaftung zu bremsen. Muss man sich helfen. Deswegen diese zwei im Geiste machen, sind notwendig, um Meditation zu meistern. Jetzt Abhidharma Samuchaya sagt, dass dieses Bild im Geiste ohne Unterscheidung ist verbunden mit Tattva Manasikara, mit im Geiste machen im Sinne von den wahre Realität von dem Objekt. Warum? Wir sind bei Yogacara jetzt. Warum? Weil die einzige Wahrheit ist Geist. Andere Wahrheit gibt es nicht. Deswegen wenn man das verstanden hat, dann diese Objekt ohne Unterscheidung ist Untersuchung von wahren Geist. In Buddhismus, wenn wir Buddhismus lernen, wenn wir nach der Theravada-Methode lernen, wir Weisheit heißt nur unterscheidende Weisheit. Wenn wir aber Mahayana lernen, jetzt einige von unseren Kollegen machen tägliche Übung von Amitabha oder Yaoshifo, Medizin Buddha und so weiter. Dann was üben sie? Müssen sie verstehen. Was üben sie? Nicht unterscheidende Weisheit. Wenn man Zen übt, übt man auch nicht unterscheidende Weisheit. Wenn man Dzogchen übt, auch nicht unterscheidende Weisheit. In Theravada gibt es nicht. Nur nach der Erleuchtung kann man unterscheidende Weisheit üben. Nicht unterscheidende Weisheit üben. Aber in Yogacara, in dem es Mahayana gehört, es analysiert auch den Weg von Shravaka von dem Hinsichtpunkt von eigentlich von Yoga basiert auf Mahayana-Prinzipien. Mahayana-Prinzip ist Nirvikalpa-Jnana. Das heißt Wissen ohne Unterscheidung. Und dieses Wissen ohne Unterscheidung kann man nicht nach Erleuchtung, sondern sollte man gleich anwenden. Und wie wird man es anwenden? Du hast Zen geübt. Die Zen-Praxis ist sehr ähnlich wie die Praxis, die wir hier machen. Dann hast du nicht Zen verstanden. Das sage ich auch nicht. Wenn Zen-Praxis ist, das ist dann nur Mittel zu Zen. Aber das ist nicht Zen-Praxis. Zen-Praxis ist ganz anderes. Die heutzutage, wir Menschen sind so dumm, wir brauchen uns an etwas stützen. Aber das ist nicht Zen-Praxis. Das ist nur Mittel zu Zen-Praxis. Zen-Praxis stützt sich nirgendwo. Das ist Zen-Praxis. Wenn du das nicht verstanden hast, dann wer hat dir Zen-Praxis gelehrt? Also in dem Sinne, dass weil in unserer Praxis Objekt der Aufmerksamkeit ist die Haltung und die Atmung, wohin wir zurückkehren. Das ist nur Mittel, das ist aber nicht Zen. Das ist überhaupt nicht Zen. Naja, ich meine, okay. Zen ist transzendentale Weisheit, Samadhi. Und transzendentale Weisheit ist transzendentale Weisheit, indem es keinen Objekt hat, kein Objekt hat. Wenn transzendentale Weisheit Objekt hätte, sagt Sutra von transzendentale Weisheit, würde es Objekt von Dummheit. Dann was du übst, das ist Objekt von Dummheit, nicht sein. Verstehst du? Aber wir brauchen Objekt von Dummheit, weil wir dumm sind. Aber das ist nicht Zen. Lankavatara Sutra sagt, dass es gibt vier Objekte von Meditation. Erst ist Objekte von Dummen, das ist Atmen und so weiter. Objekte von denen, die nach Soheit forschen. Objekte von denen, die Soheit realisiert haben. Und Objekte von Buddha. Du bist noch immer dann bei Objekten von Dummen. Das ist okay. Wir brauchen Objekte von Dummen. Du bist kein Huineng. Und kennst du nicht gleich, wenn der Geist nicht konzentriert ist, muss man lernen, wie man ihn zur Konzentration bringt. Aber was ist wahre Zen? Was ist wahre Nirvikalpa Jnana? Weisheit ohne Unterscheidung. Was gibt es, wenn man wirklich Zen übt? Was ist dann, was übt er? Wie? Mahayana Samgraha von Asanga. Asanga erklärt sehr, sehr schön. Er übt keine Manasikara, er macht nichts im Geiste. Erst keine Manasikara, zweite kein Vitarka Vichara, keine Kraft des Geistes, das zu Objekt führt, das den Geist bei Objekt bleiben lässt. Keine Swabhava, keine eigene Eigenschaft von den Dingen in Zen. Wenn du siehst eigene Eigenschaft von den Dingen, dann übst du nicht Zen. Dann nichts, was man als wahr nennen konnte, das ist Zen. Wenn du etwas Wahres siehst, dann bist du nicht in Zen. Dann bist du bei Objekten von den Dummen. Aber wir brauchen Objekte von den Dummen. Die sind sehr wichtig. Aber musst du klar verstehen, dass es sind Objekte von den Dummen. Deswegen Ghanavyuha Sutra, sehr wichtig für Zen, sagt, dass wenn man wahre Objekt verstanden hat, alle Objekte, an denen der Geist hangen kann, sind schon verstanden. Das ist Zen. Wie man das verbindet? Yogacara. Yogacara ist wunderbar. Man kann verbinden auch unterscheidende Weisheit und nicht unterscheidende Weisheit. Wie? Alles geschieht im Geiste. Aber wie es geschieht, ist nicht, wie es wirklich ist. Es geschieht wegen Verwirrung und Ignoranz. Es geschieht als etwas, was dualistisch ist. Wahre Subjekt und wahre Objekt. Aber wahre Subjekt und wahre Objekt ist nicht da. Deswegen Asanga erklärt, dass diese unterscheidende Denken existiert. Wenn es nicht existierte, dann es muss existieren. Warum? Weil wenn es aufhört, dann gibt es Zustand von Buddha. Deswegen muss es existieren. Das ist Yogacara. Also es existiert, aber es existiert nicht, wie wir es wahrnehmen. Und diese Objekte der Meditation existieren auch. Die sind Objekte, Bilder des Geistes, aber die existieren überhaupt nicht so, wie wir uns vorstellen. Sie existieren nicht als Objekt und Subjekt. Jetzt, wenn man das verstanden hat, kommt man zu dem dritten Objekt. Das haben wir gestern erklärt. Dieses dritte Objekt heißt Shilpienti Vastu Parianta. Das heißt, diese Limitgrenze von den Waren. Wenn man wahre Objekt der Realisierung verstanden hat, unmittelbar verwirklicht hat, was passiert? Man sieht, man weiß, dass diese Michael ist eine Illusion, dass diese Dhammadipa ist eine Illusion, Dhammarama eine Illusion, Tungtse Phase auch eine Illusion. Nur die 5 Aggregate sind da, die 12 Sphären von Wahrnehmung, 18 Elemente, bedingte Entstehung. Das sind die Grenzen der Realität. Alle Realität nur in diesen Grenzen. Man kann nicht, deswegen man hat die Grenzen der Realität erreicht. Und zweiter Aspekt, man hat sie erreicht im Sinne von Soheit. Die Sachen sind eben, wie sie sind. Und dann, wir haben erklärt, vierte Objekt ist, wenn man was zu tun ist, die Samadhi, die zu lernen sind, die Vipassana, die zu lernen ist und so weiter, wenn man das alles gelernt hat, dann hat man Aufgabe ausgefüllt. Das ist dann Objekt im Sinne von Meisterschaft von allen Objekten. Also diese 4 Objekte sind dann sozusagen enthalten alle Objekte der Meditation. Und jetzt, wir haben erwähnt, 16 Objekte gibt es. Diese 4 sind nur Anfang. Entschuldige, das letzte Element, das letzte Objekt habe ich jetzt noch nicht verstanden, was das bedeutet. Dass er hat das übersetzt als Force is that content which fulfills duty. Ja, fulfills duty wird man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, was ich erklärt habe. Was ist duty? Duty ist Pflicht. Was ist Pflicht von anderen Meditierenden? Zu meistern die Samadhis, zu meistern Vipassana. Und wenn er das gemeistert hat, dann das ist sein Objekt. Im Sinne von dieser Meisterschaft. Dann Karya. Karya ist nicht Duty, aber was zu tun ist. Was zu tun ist, hat Zustand von Perfektion erreicht hat. Das ist 4. Objekt. Wie heißt das Karya? Karya Nishpati. Erst muss man wahre Objekt der Befreiung verstehen, dann kann man alle, was zu tun ist, kann man dann tun, dann hat man alles getan. Ob im Sinne von den Vollkommenheiten oder im Sinne von Entfernen von den Befleckungen des Geistes. Wenn du Samadhi, erste Jhana, gemeistert hast, dann das ist auch Karya Nishpati. Es hat, aber das ist für dich sehr schwer zu verstehen, indem du nicht verstanden hast jetzt die anderen Objekte. Deswegen ich erkläre. Was sind 16 Objekte? Nächste sind 5 Objekte, die zur Reinigung von Achara. Was heißt Achara? Reinigung von Verhalten. Hm? So wie Yoga, Chara, Bhumi, Shastra, die Verhalten nach dem Yoga. Hm? So Verhalten im Sinne von Reinigung. Diese Objekte dann benutzt man entweder für Shamatha oder für Vipassana, damit die Verhalten vereinigt wird. Wenn Verhalten vereinigt wird, dann kann man erst Karya Nishpati, kann man erreichen, was zu tun ist. Und wie die Grundobjekte für Reinigung von Verhalten, welche sind das? Erst Ashubha. Ashubha heißt nicht schöne. Hm? Was ist nicht schöne? Verschiedene Zustände von Leichen. Hm? Dann die 32 oder in chinesischer Tradition 36 Körperteilen. Hm? Die Frau sieht sehr, sehr schön aus, sehr attraktiv, aber wenn man sie als Haare betrachtet, als Fleisch, als Blut, als Knochen, als Leber, Herz, Lunge und so weiter betrachtet, dann findet man nichts besonders schön, nicht wahr? Und dann Skelett, Meditation, alle diese sind unschöne Objekte, die man braucht. Warum? Damit man diese Gier überwindet und beseitigt. Dann, wenn man sich viel ärgert, was für Objekt man braucht für Reinigung von Verhalten, Metta, Liebe. Wenn man zu viele unnützliche Gedanken hat, was für Objekt für Reinigung von Verhalten muss man wählen? Anapanasati. Das ist für viele Vitarkas. Viele Vitarkas, viel Denken. Tungtsüse sollte immer Anapana üben. Dann der Geist hört zu, die vielen Gedanken hören auf. Dann, wenn man zu dumm ist, so wie die meisten von uns, ich eingeschlossen war, was meditiert man? Bedingte Entstehung. Und wenn man zu stolz ist, was meditiert man? 6 Elemente. Das alles ist gemeinsam in nördlicher Tradition, südlicher Tradition. Was sind 6 Elemente? Worauf besteht der Mensch? Erde, Wasser, Feuer, Wind, Raum und Bewusstsein. Diese 6. 6. Da findet man nichts, worauf man stolz sein kann, in diesen 6. Das ist dann 5 Objekte für Reinigung von Verhalten. Hauptobjekte, natürlich, es gibt auch ganz andere. Jetzt gibt es 5 Objekte, die Mittel sind. Mittel von was? Mittel von Realisierung, von Selbstlosigkeit. Damit man richtig meditiert, muss man alle Elemente von Erkenntnis im Sinne von Selbstlosigkeit verstehen. Und das ist was? Was sind die Mittel für Selbstlosigkeit? 5 Aggregate. Wenn man 5 Aggregate sieht, sieht man keinen Selbst. Das ist dann Selbstlosigkeit von einem, wenn man denkt, dass es gibt irgendwelche Selbst in Personen, muss man über 5 Aggregate meditieren. Das ist Mittel. Jetzt in Abhidharma werden die Selbstaggregate gesehen als wahre Objekte. Aber in Yogacara, in Mahayana, diese 5 Aggregate existieren nur als Mittel. Sie existieren, sie sind nicht wahre Objekte. Wahre Objekte, wie wir gerade erklärt haben, gibt es einfach nicht. Also alle dies, was man in Abhidharma als wahre Objekte sieht, sieht man in Mahayana als Mittel, nicht als wahre Objekte. Ist das klar? Nächste sind 12 Sphären von Wahrnehmung. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Die 5 Aggregate, sind das, zählen die auch zugleich als 5 Objekte? Ich dachte nur als ein Objekt. Ein Objekt, ja. Was sind die anderen 4 Objekte? Jetzt erkläre ich. Du so, hast weil nicht, sie sagt, weil du sagtest jetzt 12, jetzt kommen 12 Objekte. Du hast missverstanden. Okay. 5 Objekte von Reinigung von Verhalten, 5 Objekte als Mittel. Mittel zur erste, Realisierung von Selbstlosigkeit. Mittel zu nicht nur Realisierung von Selbstlosigkeit, Mittel für Erreichen von Zustand von Erwachen. Das sind diese Mittel, muss man benutzen. Aber die sind nur Mittel, sie haben keine eigene Existenz. Das ist der Unterschied zwischen Verständnis von Mahayana und Theravada. In Theravada es gibt höchste Realitäten in der Welt und höchste Realität Nirvana. Aber in Mahayana gibt es nur eine höchste Realität und das ist Wahrheit. Das sind nur Mittel zur Realisierung von Wahrheit. Ja, ist das klar? Dann nächste sind 12 Sphären. Wenn man denkt, dass es wahre Subjekt gibt und wahre Objekte gibt, was soll man meditieren? 12 Sphären von 12 Ayatanas. 12 Sphären, die unsere Welt dehnen. Das ist Ayatana, dehnen. Unsere Welt ist gedehnt durch diese 12 Sphären. Weiter kann es nicht gehen. Und wir können nur wissen, was Auge sieht, Farben, Geräusche und Geist sieht Geistobjekte. Und die sind alle relativ. Es haben überhaupt keine Selbstexistenz. Dann, wenn man denkt, dass es wahre Kern irgendwo gibt in Existenz. Dann meditiert er über 18 Dhatus. Hm? Auge. Das nächste Objekt, ja, 18 Dhatu. Mhm. Was ist Dhatu? Element. Hm? Element von Erkenntnis. Auge, Farbe und Augebewusstsein und so weiter. Dann nächste Objekt ist bedingte Entstehung. Wenn man denkt, dass irgendwo wahre Essenz entsteht, dann soll man bedingte Entstehung meditieren. Das ist Mittel. Und dann Bhavya Abhavya. Meditieren über auf Grundlage von bedingten Entstehung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das ist fünfte Mittel. Indem wir nicht verstehen, was möglich ist und was nicht möglich ist, wir sind verwirrt in Bezug zu der Welt und zu sich selbst. Und dann letzte zwei Objekte sind Objekte der Reinigung. Und Reinigung gibt es auf zwei Ebenen. Weltliche Reinigung und überweltliche Reinigung. Weltliche Reinigung ist durch Samadhi mit weltlichen Objekten, so wie Anapana und so weiter. Und überweltliche Samadhi ist Meditation über die vier edle Wahrheiten. Im Sinne von Mahayana dann über Soheit. So, wir haben diese 16 Objekte, die verbunden sind mit den Vyapya Alambana, mit den vier sozusagen Schritten in Meditation, um Meditation zu meistern, im Sinne von Yogacara. Und das, ich sehe, das wird es heute. Ich habe genug gesprochen. Wir machen nicht genau nach dem Buch, aber vielleicht nächstes Mal kommen wir wieder zu dem Buch. Aber diese Sachen sind sehr wichtig, sonst verstehen Sie nicht, was da weiter steht. Okay, dann so viel für heute. Und Pause, richtig. Pause 15 Minuten oder 20 Minuten. Pause 20 Minuten. Ich möchte auch lachen. Was sagst du? Ja, wie gesagt, ich lerne Deutsch wenig und ich kann nicht verstehen, aber ich musste unterstützen, sitzen. Sie muss lernen. Sie möchte, dass ich zusammenfasse. Auf Vietnamesisch. Ja, aber es ist viel zu viel. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen mutige zu lernen. Das ist sehr wichtig, dass wir Mönche und Nonnen, wir sollen richtig lernen, die Dharma. Dann, nur dann können wir auch gut erklären und den anderen Freude an Dharma geben, wenn wir Dann, wer wird Freude an Dharma haben? cái chồng của đại tiểu thừa ở đâu, cái chồng của đại thừa ở đâu, cái là cái